Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 931 an Goethe. Zu einem Geburtstagstück scheint mir der Mithridat im Notfall zu brauchen. Er gibt, da man nichts Besseres hat, doch eine ernste und vornehme Darstellung. Ich habe deswegen das noch bei mir stagnierende Manuskript gestern mobil gemacht und den ersten Akt mit dem, was ich dabei angestrichen, an Bode gegeben, der jetzt eben daran ist, die bemerkten Stellen zu ändern. Wenn er damit zurechtkommt, welches sich binnen wenigen Tagen ausweisen muss, so könnte das Stück am Ende kommender Woche abgeschrieben und ausgeteilt sein, und es blieben dann immer noch 14 Tage zum Einstudieren. Geist sagte gestern, dass das Konzert und Souper auf dem Stadthause wieder abgesagt worden, da ich nichts Offizielles darüber vernommen, so bitte ich nur um ein Wort mündlich, wie es damit steht. Meiern sende ich das Augusteum. Von Frau von Stall habe ich nichts gehört. Ich hoffe, sie ist mit Herrn Benjamin Constant beschäftigt. Was gäbe ich um Ruhe, Freiheit und Gesundheit in den nächsten 4 Wochen? Dann wollte ich weit kommen. SCH